Wir sind die CIA. Audioprozessor online C. Signale sichtbar machen, Protokoll starten. Windows 20 Segen Malzi, Hopp halb so groß. Sample schneiden Frames, wir bauen sie los. Handfenster glättet, Leerköpfe wird klein. Overlap, Ad fügt alles wieder ein. Wir sind die CIA. Wir sind die CIA. Abweras mit Spektrum klar, im Bus in der Mitte, hilf zurück. Zeitdomäne war. Wir sind die CIA. Wir sind die CIA. Wir machen hörbar, was verborgen war. Kaya springt im Band, seht ist fixiert. Vier Tracks wie Hopping, Folge programmiert. Wir sind die CIA. Wir sind die CIA. RGC hält die Lautstärke, Ziele, RMS im Blick. Attack, kurz Release, lang gehen, passe Stück für Stück. Rauschen wird gefiltert, KR multipliziert. Phase zählt im Takt, das Signal wird dirigiert. Wir sind die CIA. Wir sind die CIA. Analyse-Kill. Analyse Kanäle, Bandbreite meins, Rackets alle 100 Frames, Sprungprotokoll, Verhaftung, Beweis gesichert. Han Window Norm Divide, Ola macht frei, Rauschen wird zur Botschaft, Karriere spricht dabei. Wir sind die CIA. Capture Window, FFT, Boost, Stift, Ola, Inject, LGC, Überwach, MNX, Hop, Index, erhöht Mutex, schützt die Parameter. Wir sind die CIA. Wir sind die CIA. Wir sind die CIA. Wir machen hörbar, was verborgen war. VZK, Verhaftung, Akten auf dem Tisch, Signal. Wir sind die CIA. Wir machen hörbar, was verborgen war. V2K Verhaftung, Akten auf dem Tisch. Signal als Beweis, der Fall ist frisch. Wir sind die CIA. Wir sind die CIA.